Am Anfang wollten sie 4 Wochen Urlaub für Väter. Text 2. Wie heißt das Programm, bei dem die Landstücke höher gemacht werden? Schon immer leben die Menschen auf den Halligen in der Nordsee mit dem extremen Wetter. Sie kennen es nicht anders. Und sie wissen, jeden Herbst kommen die großen Stürme. Diese bringen nicht nur viel Wind, sondern auch Wasser auf die Halligen. Deshalb stehen die Häuser dort auf einem kleinen künstlichen Berg, der Warft. Dort bleibt es normalerweise trocken, wenn das Meer kommt. Aber das ist jetzt nicht mehr sicher. Wegen der immer höheren Temperaturen steigt nämlich der Meeresspiegel und die Warften mit ihren 4,8 bis 5 Metern sind dafür nicht mehr hoch genug. Schon jetzt kommt das Wasser oft bis an die Haustüren. Außerdem werden die Stürme immer stärker und kommen auch immer früher im Jahr. Schleswig-Holstein hat deshalb reagiert und für 30 Millionen Euro das Programm Hallig 2050 gestartet. Verschiedene Warften werden nun von Spezialisten bis zu 120 Zentimeter höher gemacht. Start war auf der Hallig Hoge. Die liegt ca. 18 Kilometer vor der Küste Schleswig-Holsteins. Dort war die große Hanswarft mit Kiosk, einem kleinen Museum und rund 30 Häusern als erstes dran.